und über. Und über, und über. Und über, und über, und über ging ein Jazzhasen rüber. Und über, und über, und über ging ein Jazzhasen rüber. Und Bonds, wo so zugeht, bleibt doch gar nichts anderes über. Über, und über ging ein Jazzhasen rüber. Und die ist nicht mehr Todes, sondern hat daraus hinüber. Über, und über ging ein Jazzhasen rüber. Und irgendwo ging er doch schon wieder abwärts rüber. Und über ging ein Jazzhasen rüber. Und die ist nicht mehr Todes, sondern hat daraus hinüber. Über ging ein Jazzhasen rüber. Und irgendwo ging er doch schon wieder abwärts rüber. Und über ging ein Jazzhasen rüber. Und die ist nicht mehr Todes, sondern hat daraus hinüber. Und über ging ein Jazzhasen rüber. Und irgendwo ging er doch schon wieder abwärts rüber. Und über ging ein Jazzhasen rüber. Und die ist nicht mehr Todes, sondern hat daraus hinüber. Österreicher sind gemütlich, wenn man schaut, aber voll aggressiv bis knapp unter die Haut. Österreicher sind ungut, weil sie Angst haben, und wenn sie keine Angst haben, dann geht's ihnen nicht gut. Österreicher sind Suderanten, red einmal mit deinen Onkel und Tanten. Österreicher sind Bieder, wenn's glaubst, du kannst deppert werden, hauen wir die nieder. Österreicher sind Brunzer, wenn die Hosen voll ist, wenn's ein Vater unser. Österreicher sind Showies, selber sie super finden, da sind sie Profis. Österreicher sind Profiteure, Abzocker, bombastische Charmeure. Österreicher sind schnell beleidigt, wenn einer was sagt, wo er's nicht verteidigt. Über ging ein Jazzhasen rüber, und irgendwo ging er doch schon wieder ab und drüber. Über ging ein Jazzhasen rüber, und der ist nicht mehr Todes, sondern hat daraus hinüber. Über ging ein Jazzhasen rüber, und irgendwo ging er doch schon wieder ab und drüber. Über ging ein Jazzhasen rüber, und der ist nicht mehr Todes, sondern hat daraus hinüber. Über ging ein Jazzhasen rüber, und irgendwo ging er doch schon wieder ab und drüber. Über ging ein Jazzhasen rüber, und der ist nicht mehr Todes, sondern hat daraus hinüber. Aus Österreich kommen Bestien, Bestien. Und über ging ein Jazzhasen rüber. Und wenn's da so zugeht, bleibt doch gar nichts anderes über.